Klassiker, woran ich mich erinnere, ist ein Song, das so ging. La la la la la, la la la la la la. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist ein Song.